Deutschlandfunk. Nachtradio. Sie wissen es, es gibt ja sowieso nur zwei Arten von Musik, nämlich Country und Western. Und das ist genau das, was Sie im Nachtradio im Soundcheck hier im Deutschlandfunk in den nächsten zwei Stunden hören werden. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Hallo. Es ist eine Dame gewesen, die, ich glaube, aus Texas kommt, in Deutschland lebt, in Amsterdam, also in den Niederlanden gearbeitet hat, dort Redakteurin bei einer Zeitung gewesen ist, dann nach München gekommen ist und in München eine Countryband hatte und so weiter und so fort. Und die CD, die ist auf jeden Fall mit US-amerikanischen Musikern produziert, unter anderem mit dem Pedal-Steel-Gitarristen Lloyd Maines. Und die Dame heißt Mary Beth D'Amico und Die CD hat einen recht schönen Titel: Heaven, Hell, Sin and Redemption. Und der Song, den wir von dieser CD hörten, der hieß A Love Story, Mary Beth D'Amico. Sie hören also Country und Western und ansonsten das, was in diesem Bereich so in den letzten 3-4 Monaten erschienen ist. Da gibt es eine CD, die ist noch gar nicht offiziell veröffentlicht, von einem Duo mit dem Titel Courtyard Hounds. Courtyard Hounds, das sind zwei relativ bekannte Sängerinnen, nämlich Marty McGuire und Emily Robinson, ehemals Mitglieder der Dixie Chicks. Das heißt nicht, dass die Dixie Chicks sich aufgelöst haben, aber sie machen eben eine Pause. Und Emily Robinson und Marty McGuire hatten Lust, etwas anderes beziehungsweise einfach mal wieder Musik zu machen. Sie haben eine CD gemacht unter dem Bandnamen Courtyard Hounds. Die CD erscheint am 30. April. Es ist eine schöne CD. Und aus dieser CD der Courtyard Hounds hören wir I Miss You, also die beiden Damen. Die Story, die geht so: Bette Blake heruntergekommener, von Whisky und Zigaretten gezeichneter Ex-Country-Star, führt nur noch ein bescheidenes Dasein abseits der Glamour-Welt. Er tingelt durch miese Clubs, tritt in Bowling-Centern auf und hat mehrere Ehen hinter sich, aber seit Jahren keinen neuen Song mehr zustande gebracht. Ja, denn Sie werden darüber in der Zeitung gelesen haben oder vielleicht auch im Fernsehen gesehen haben. Es geht natürlich um den Film Crazy Heart und der Hauptdarsteller. Jeff Bridges hat für seine Rolle einen Oscar bekommen, was immer das auch heißen mag. Zu dem Film gibt es einen Soundtrack, den Original Motion Picture Soundtrack Crazy Heart. Das sind 16 Songs. Ein paar von diesen Songs, 4, 5 an der Zahl, singt Jeff Bridges selbst. Dann sind ein paar andere dabei, also natürlich Songs, die im Film auftauchen. Lytton Hopkins, das ist kein Country, das ist Blues. Waylon Jennings, Townes Van Zandt, Sam Phillips und Ryan Bingham. Und Ryan Bingham singt und spielt den Titelsong von Crazy Heart, The Weary Kind, Theme from Crazy Heart. Und das hören wir eben aus diesem Film Crazy Heart. Hier ist er. Heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. Crazy heart and give it one more try. Far from heart's on the loose. You rolled him sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. Under constant waiting, now how in the world would you know? She's standing by her apron, she's standing in the road. When she resigned to the showgirl, a piece of paper in her hand, she had come to tell the governor to turn him loose on. Es gab mal eine Band, die hieß Gun Club. Die hat ja nicht unbedingt das gemacht, was man damals Cowpunk nannte, aber sowas Ähnliches und Punk auch und Rock'n'Roll. Und der Sänger und Songschreiber und Gitarrist dieser Band namens Gun Club war Jeffrey Lee Pierce, 1996 verstorben, 48 Jahre alt nur geworden. Jeffrey Lee Pierce war 1990 mit ein paar Freunden zusammen und hat ein paar Songs aufgenommen, die sie auf einer Kassette, auf einer wirklich richtig alten Kassette aufgenommen haben und dokumentiert haben. Und dann war die Kassette weg und einer dieser Freunde fand sie Jahre, Jahre später wieder und dachte sich, diese Songs, die wir damals zusammen gespielt haben, die müssten wir doch eigentlich noch einmal spielen. Und das hat er und das haben viele andere dann mit ihm, diesem Bekannten, zusammen gemacht. Etwa Dave Elvin oder Debbie Harry oder Cypress Groove oder David Eugene Edwards und ein paar andere auch. Die Sadies zum Beispiel. Also dieser Song, den wir hörten, der hieß Constant Waiting. Gespielt und gesungen haben ihn die Sadies, komponiert hat ihn Geoffrey Pierce und die dazugehörige CD, die heißt We Are Only Riders, The Geoffrey Lee Pierce Sessions Project. Hier sind die Sons of Bill mit einem Song ihrer neuen CD. One Town Away heißt die CD der Sons of Bill und der Song, der heißt In the Morning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you, and there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Elizabeth Cook ist das gewesen, jüngstes von 11 Kindern, geboren in Florida in einem Kaff namens Wildwood. Der Song, der hieß Sunday Morning, geschrieben von Lou Reed und John Cale, also von Zweien, die mal bei einer Band namens Velvet Underground gespielt haben. Und die dazugehörige CD heißt Balls und es gibt auch einen Titelsong, in dem taucht die Zeile auf. Honey, when it came to the plumbing, sometimes it takes balls to be a woman. David Nail gehört zu den jungen Musikern in Nashville, Tennessee, also in Country Music USA. Seine neue CD heißt I'm About to Come Alive und daraus hören wir Looking for a Good Time, David Nail, also hier. If heaven's where your soul gets fed, your hell is an empty bed. But it's never hard to keep it full. There ain't too many arms you have to pull. You think that you're getting love. They know they're just getting some. And deep inside you know it's true, but you don't dare believe it. Do you? I hold the guitar. Waking up with thieves and liars. Maybe you go searching for the truth, the kind that ain't written on a phone book. Looking for a Good Time, David Nail ist das gewesen. Es gibt eine CD-Reihe, die heißt The Songs That Inspired the Man, also Songs, die den Mann inspiriert haben. Ich weiß gar nicht, ob auch schon mal eine Frau dabei gewesen ist bei dieser CD-Reihe. Da gibt es eine CD zum Beispiel, da geht es um Captain Beefheart und die Songs, die ihn inspiriert haben. Oder Frank Zappa oder... Weiß der mehr. Nun ist eine CD erschienen, die heißt The Songs That Inspired the Man, Leonard Cohen's Jukebox. Leonard Cohen, Kanadier, inzwischen 76 Jahre alt, nicht inzwischen 76 Jahre alt, sondern demnächst 76 Jahre alt, im nächsten September eigentlich. Kein Sänger, sondern Autor und Romancier, wie auch immer. Diese CD enthält natürlich, weil Leonard Cohen schon ein paar Jahre älter ist, Songs, die ein paar Jahre älter sind. Da ist Gene Autry dabei, Country-Sänger, der immer mit Pferd und Gitarre auftrat. Oder da sind die Ronettes dabei, da ist Les Paul und Mary Ford dabei, Bob Dylan, Joan Baez, Hank Williams und George Jones. Irgendwann erzählte Leonard Cohen einmal, dass George Jones der größte Sänger für ihn sei und dass er zwei Songs habe, die ihn inspiriert haben, also zwei Songs von George Jones, die ihn inspiriert hatten. Einmal Cold Hard Truth und einmal Just One More. Just One More ist ein Song übers Trinken. George Jones war, ist er vielleicht noch, ein großer Trinker und weil er so häufig betrunken war und er nicht aufgetreten ist oder unter Drogen stand, nicht aufgetreten ist, hat er den Spitznamen No Show Jones bekommen, wie auch immer. Wir hören halt diesen Song, den Leonard Cohen so toll findet, von George Jones, Just One More. Hier ist er. Put the bottle sitting here so long, just remembering that you are gone. Well, one more drink of wine, then if you're still on my mind, one drink, just one more, and another. I'll keep drinking, it won't matter. I'll just remember that I once had her. I don't know why I sit and cry every day. I've been trying to forget, but I haven't stopped as yet. Well, if you're still on my mind. One drink, just one more, and then another. Put the bottle on the table, let it stay there till I'm not able to see your face in every place that I go. I've been sitting here so long, just remembering that you are gone. Then if you're still on my mind, one drink, just one more, and then another. If you ever feel lonesome and you're down in San Antone, just beg, steal, or borrow, two nickels or dime, call me on the phone. I'll meet you at Alamo Mission, where we can say our prayer. The Holy Ghost and the Virgin Mother will heal us as we kneel there. In the midnight, in the moonlight, midnight, moonlight. In the moonlight, in the midnight, in the moonlight, midnight, moonlight. If you ever feel sorrow for the love you have wronged, in the setting of the sun, and the oceans are howling with dreams that might have been. That last good morning sunrise will be the brightest you'll ever see. In the moonlight, in the moonlight, in the midnight, in the moonlight, midnight, moonlight. Das ist Bluegrass gewesen. Bluegrass von einer Band, die aus London kommt, wobei eines der Mitglieder aus Los Angeles ist. Die Band, die heißt The Cole Porters, und das Mitglied aus Los Angeles, Kalifornien, USA, das ist der Musiker, Journalist, Autor Sid Griffin. Der hat mal in einer Band gespielt, die hießen The Long Riders. Das ist eine ganze Zeit her. Dann ist er ausgewandert und hat dies und das gemacht. Und dann eben seit ein paar Jahren gibt es The Cole Porters und die haben eine neue CD gemacht und die heißt Durango. Und der Titel, den wir hörten von dieser CD, der hieß Moonlight Midnight. Ein paar Ohrwürmer sind dabei und für alle die, die eben Bluegrass oder Alternative Bluegrass mögen. Mit dieser Musik geht's weiter, mit Hayseed Dixie nämlich. Die haben auch eine neue CD, die heißt Killergrass. Hayseed Dixie, das ist eine Band, die es sich zu eigen gemacht hat, Songs von anderen nachzuspielen als Bluegrass. Da ist AC/DC dabei gewesen, da sind alles Mögliche. Led Zeppelin, ich glaube, Roll Outta Love haben sie mal gespielt. Und auf dieser CD Killergrass ist ein Stück von Queen dabei, Bohemian Rhapsody, und ein Stück, was Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben hat. Bei ihm heißt es eine kleine Nachtmusik, bei Hayseed Dixie heißt es eine kleine Trinkmusik. Thank you. they're burning off the cane. Bulls all bunched up by the fence, thinking clouds of smoke mean rain. I got a feeling that I can't explain. It's the end. Fire 5 miles long and almost 1 mile wide. Burns all the way from Miller's Bluff down to the U.S. side. The fire runs like water down on a river plain. John D. Graham and the Fighting Cocks waren das. Die neue CD von John D. Graham heißt It's Not As Bad As It Looks und der Song hieß Burning of the Cane. Bis zu den Nachrichten noch ein Song von den Fabulous Penetrators, eine Band aus London, von deren neuer CD mit dem Titel With Love, der Song Dixified, die Fabulous Penetrators.